Ist es normal, wenn du an Kanten stößt, die sich an Kanten stoßen, hinter denen die Gleichung allenfalls Wert 0 beträgt, um jede Abweichung von vornherein den einen Längengrad fernab zu schieben, bestimmst du zunächst eine feste Zahl und zollst dem Raum die Winkelperspektive, die dich viel weiter, tiefer fallen lässt. Komm, hüpf mit mir in den Kaninchenbau und folge A, the White Light Rabbit, in seinen Unterschlupf, dem Spiegelsaal, wo wir uns in der Anderwelt befinden. Da ist dein Stigma allenfalls normal, um bei der Norm des Gleichgewichts zu bleiben.